Was gibt es Neues in den deutschsprachigen Ländern? Hören Sie die Nachrichten des Deutschlandfunks und trainieren Sie so Ihr Hörverständnis. Machen Sie beim Hören Übung 23 in Ihrem Begleitheft. Deutschlandfunk. 13 Uhr, die Nachrichten. Rund jeder 10. Erwachsene in Deutschland ist überschuldet. Mehr als 6,8 Millionen Menschen im Alter von über 18 Jahren könnten ihre Rechnungen derzeit nicht mehr begleichen, berichtete die Wirtschaftsauskunftei Kreditreform in Düsseldorf. Die Zahl der Überschuldeten sei im Vergleich zum Vorjahr um 1,9% gestiegen. Im Prozess um das Zugunglück von Bad Aibling mit 12 Toten hat der angeklagte Fahrdienstleiter der Deutschen Bahn ein Geständnis abgelegt. Zu Beginn der Verhandlung vor dem Landgericht Traunstein räumte der 40-Jährige ein, fehlerhaft Signale gesetzt zu haben. Er gestand auch, trotz eines Verbots während der Arbeit mit dem Handy gespielt zu haben. Das Wetter: im Norden sonnig, sonst bedeckt mit Regen oder Schneefall, Temperaturen im Nordosten 1 bis 4 Grad, im Südwesten 5 bis 10 Grad. Morgen im Norden aufgelockert bewölkt, im Süden Schnee 2 bis 8 Grad. Soweit die Meldungen. Haben Sie alles verstanden? Hören Sie die Meldungen noch einmal und machen Sie die nächste Übung in Ihrem Begleitheft. Die Lösungen und die Transkription der Nachrichten finden Sie, wie immer, in Ihrem Begleitheft.